sie gebrochen die bangende Not, ihr braven, ihr Löwengleichen. Nun flattern am Frühwind schwarz-weiß-rot die rauschenden Siegeszeichen. Frei schlägt uns das Herz, vordehnt sich die Brust, die Last ist fortgenommen. Kühn hebt sich der Mut, wir haben's gewusst, die Stunde des Rechts wird kommen. Frei schlägt uns das Herz, vordehnt sich die Brust, die Last ist fortgenommen. Kühn hebt sich der Mut, wir haben's gewusst, die Stunde des Rechts wird kommen. Feind erlag, ihr Waffen den Staub, die Frevler, die hassvoll frechen. Und werdet nicht ruhen, bis das Siegeslaub im Herbstwald ihr dürft brechen. Und werdet nicht ruhen, bis das Siegeslaub im Herbstwald ihr dürft brechen. Verschlägt uns das Herz, vordehnt sich die Brust, die Last ist fortgenommen. Kühn hebt sich der Mut, wir haben's gewusst, die Stunde des Rechts wird kommen. Verschlägt uns das Herz, vordehnt sich die Brust, die Last ist fortgenommen. Kühn hebt sich der Mut, wir haben's gewusst, die Stunde des Rechts wird kommen. Das ist euer Dank für Volk und Reich, den ringenden Rettern und Boten, den Opfern des Sturmschlages, still und bleich, den Ruhm erhöhten Toten. Den Opfern des Sturmschlages, still und bleich, den Ruhm erhöhten Toten. Verschlägt uns das Herz, vordehnt sich die Brust, die Last ist fortgenommen. Hebt sich der Mut, wir haben's gewusst, die Stunde des Rechts wird kommen. Verschlägt uns das Herz, vordehnt sich die Brust, die Last ist fortgenommen. Vordehnt sich die Brust, vordehnt sich die Brust, die Stunde des Rechts wird kommen. Vordehnt sich die Brust, vordehnt sich die Brust, die Stunde des Rechts wird kommen.